Mitteilung 1. Bevor ich es vergesse, wir müssen auch noch daran denken, dass das Gremium Informationen zu dem Ausgang der Kontrollen haben will. Das kann ich übernehmen. Haben Sie denn... Mitteilung 2. Zu meiner Anfrage vorher. Das hat sich erledigt. Ich bin fündig geworden. Ein Kollege baut eigentlich heute Überstunden ab, kommt aber spontan doch rein. Damit sind wir komplett. Aber noch eine Frage zu deiner...